Radio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von VW Linklar. Wer gut fahren will, fährt direkt zu uns. VW Linklar. Mit der riesigen Auswahl an jungen Gebrauchten. Hallo auf die Straßen. Wir haben keine Meldungen über Staus. Blitzer in Friesenheim in der Bahnhofstraße in Richtung Schuttern. Allen eine gute Fahrt und viel Spaß mit Charlie. Es ist wieder Zeit. Partytime. Für eine große Packung Rock'n'Roll. Egal wo, egal wie. Hey. Okay, dann mal anschnallen und die Lauscher auf Sendeempfang stellen. So why is it got to be so damn tough? How we come to the chaos. Was ist das für ein Sender? Wählen Sie einmal, aber richtig. Welcome. Schmeiß den Schneidbrenner an, denn es wird eine sehr lange Nacht. Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den See. Neues Fahrgefühl mit sportlichem Kompaktlenkrad, innovativem iCockpit und aufgeräumtem Design. Der neue Peugeot 308 bewegt die Sinne. Weltpremiere auf der IAA und ab 21. September bei Ihrem Peugeot-Händler. Die neuen aufregenden Automodelle in diesem Herbst heißen Bang Gang, Brumba Lea, Set on Fire und Charles Anthem and Twist One. Nur in Offenburg am 21. September. Cars and Music. So haben Sie Ihre Autohäuser noch nie erlebt. Hitradio Ohr präsentiert die Musiknacht der Autohäuser. Erstmalig in Offenburg. Mehr Infos unter www.hitradio-ohr.de. Cars and Music, 21.09. Tri AG Automobile präsentiert Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House, Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Vision Factory, DJ Matrix, Master T, DJ Say B, Carlos Estevez, DJ Funky D, Johnny F, DJ Lawless, JLK. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Lecker, lecker Schwarzwälder Weidemilch und Schwarzwälder Weidegrün. Im coolen Schwarzwald-Weidegrünen Frischepack mit Schwarzwald-Weidebild und rotem Schwarzwälder Bonnenhut. Also nochmal, für Ihre Wahl am Kühlregal Schwarzwälder Weidemilch. Originalerzeugerqualität von ausgesuchten Bauernhöfen mit Weidehaltung. Grüne Packung, roter Bollenhut und garantiert ohne Gentechnik. Schwarzwälder Weidemilch. Da, wo andere aufhören, fangen wir an. Alois Bieler, Ihre Praxis für Laserzahnheilkunde in La. Mit unserer neuesten Lasertherapie behandeln wir Ihre Zähne auf modernste Art bis in die Tiefe und sorgen mit unserer Laserfrischzellenkur für ein gesundes Zahnfleisch. Zahnarztpraxisbieler.de. Am 28. September ist großes Oktoberfest bei Opel mit echt bayerischen Schmankerln und der heißen Premiere des neuen Opel Insignia. Wie, Oktoberfest jetzt auch bei uns in der Nähe? Genau! Kommen auch Sie zum großen Oktoberfest bei Opel, Samstag, 28. September, bei allen teilnehmenden Opel-Partnern. Erleben Sie Genuss auf höchstem Niveau im Weinparadies Ortenau. Ob Sie unseren rassigen und eleganten Riesling mit hochfeiner Blume, unseren kräftigen roten Spätburgunder mit leichtem Brombeerton oder einen unserer anderen Weine bevorzugen. Im Weinparadies Ortenau und auf dem Ortenauer Weinpfad sind Genuss und Qualität immer garantiert. Weinparadies Ortenau. Weine wie im Paradies. Mehr Informationen erhalten Sie unter weinparadies-ortenau.de. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete heute Abend. Im Codex in Aachen. Heute findet die letzte Schaumparty dieses Jahr statt. Und zwar indoor. Das heißt im Club drin. Und zwar im kleinen Club. Vorher war das ja immer auf der Terrasse. Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag, boom, boom. Das ist eine ganz neue Party-Session. Je mehr man anklickt oder zusagt, desto besser wird das Programm. Schaut auf die Internetseite. Codex-Club.de. Wow! Codex Club in Aachen. Wow! Kommende Woche Mittwoch ist geöffnet, weil Donnerstag ist Feiertag. Und da ist das Thema We Love Germany. Pro Deutschland, Schwarz-Rot-Gold, das du mitbringst, bekommst du 5 Euro Bonusverzehr. Irgendein Teil, ein Schal, Rückspiegelabdeckung, Schwarz-Rot-Gold gibt 5 Euro Bonusverzehr. Und dann kommt der Donnerstag und ab Freitag geht's los. Codex Club in Aachen. Ein Herzbruch und Vogelnuss. Fetzig, bohrisch, 1, 2, 3, 4. Genau, das Oktoberfest im Codex. Schon. Nein, ach so. Your Lederhosen. Die ganze Nacht. Opern Gangnam Star. Codex Club in Aachen. Connection complete. Nach Himmelbirn beim Holerstand ist er. Ja, mir legst an die Haxen, ich sag's dir gleich, der Herz den Topsen aus dem Codex Club Aachen. Codex Club in Aachen. Ja, das wird lustig. Und eine kleine Vorschau. Samstag, 28. September, Electro Heroes. Die zweite Ausgabe der Eventreihe im Codex Club in Aachen. Freunde der elektronischen Musik, aufgepasst. Natürlich als Obermacher der Gott Felix Kröcher. Dann noch dabei Carlos Estevez, Dick Slap, Dennis Green, DJ Pace, Roberto, Gianni, Salping, Gittis, Ewald und Dietrich. Aha. Auch Vorverkauf möglich. You just put the needle on a really unique record album. Here is a complete disc jockey show with all the modern pace of today's exciting radio. Willkommen, Nachtschwärmer! Macht euch jetzt bereit für die volle Ladung Power. Yo. One, two, three, four, wop, ba, do, wop, wop, ba, boom. Yo, lo, lo. Oh, yeah. Você que está na internet mundial. Just a little. Hat man's gehört, Nachtschwimmer? Black Eyed Peas, die Fergie, ganz deutlich, und Technotronic. Hier ist der Freitag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Jeden Freitag neu. Das ist wirklich tierisch gut. Verrückt. Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Party. Sonnenschein, Mondschein, schöner Schein. Geile Nacht, schwarzer Tag, Nacht zum Tag. Lauter, schneller, gnadenlos. Wow, was für ein geiles Programm, ey. Play one of those games I keep hearing about. Ah, jetzt haben wir unsere Bontempi-Orgel rausgeholt. Was denn, ha? Mit der guten alten Bontempi-Orgel. Dankeschön. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. Nick to the sack, on my way to the top. Your pit got it locked from goose to the lock. So R.I.P. a big impactor that he's not, but damn he's hot. Label flop, but pit won't stop. Got her in the cockpit playing with piss. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me, want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. That's why I'm only a good girl. I know you want it. I know you want it. I know you want it. You're a good girl. Can't let it get past me. Hallo Nachtschwärmer. Mommy got an ass like a donkey with a monkey. Look like King Kong. Run to the crib. Real fast, that's what it is. With the women down here, all the shit. They don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything. And they love to get it in, get it on all night long. I'm running through the world like a running back. Scarface world's mine, running back. 30,000 people in here, know me. 80,000 people in London, Wembley. 90,000 people in Morocco, and I'm just getting warmed up. Me with red one in Stockholm, Beirut Cafe, getting my drink on. While all the pretty women hit the hookah, yeah. All of them sweet, I suga, suga. Dale de fruga, dale de fruga. They can't, they won't, they never will. Stop the party, stop the party, stop the party, stop the party, stop the party. I'ma give it to you, now give it to me, I'ma give it to you, now give it to me, I'ma give it to you, now give it to me, get funky, get funky. Now stop, make love, don't fight. Let's rock the night. One, two, three, four, uno, dos, tres. I know you want me, you know I want ya. I know you want me. Ja, das war wieder eine ganz andere Version. Robin Ticke mit Pitbull. Die hat man deutlich rausgehört. Ja, am Freitag hier ist Hit Radio Ohr. FM Stereo, FM Stereo, FM Stereo. Just dance and move your body. The stage is set, the green flag drop. The Bob the Blow! I'm not Der Wahnsinn! Queen on Black Sabbath. Right, the sky. Power Radio. Ladies and gentlemen, welcome to the party zone. Tonight we're gonna move to the groove. Ich habe die richtige Frequenz gefunden. This is an emergency broadcast. The unpleasant noise you are about to hear coming from your radio is not a mistake. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside. If you want it like I want it, then baby, let's get it tonight. If you feel it, say hell yeah. Say hell yeah. Say hell yeah. This is love. Das ist der Power ins Wochenende. Thank you. 1946, dreiviertel acht. Hört mit dem Wahnsinn auf! Wir sind gleich zurück! Und aus! Nach der Werbung geht's weiter. Wow, habt ihr tolle Trauringe? Mhm. 123gold.de. Und die habt ihr selbst gestaltet? Mhm. 123gold.de. Nur bei Deutschlands Trauring-Spezialist Nummer 1 finden Sie eine so große Auswahl exklusiver Designs für Ihre einzigartigen Symbole der Liebe. www.123gold.de. Ihre Trauring- und Diamantspezialisten in Offenburg, Steinstraße 6. Am 21. September lädt das Universal Dog in La zum 44. Darkdance-Treffen. Live on Stage, Agonoise, Grausame Töchter, Clan of Xymox, Eisenfunk und Valium Era. Außerdem vier weitere Floors mit Depeche Mode, Mittelalter, Darktech und Gothic. Und für alle Getränkeliebhaber dieses Mal mit eigener Matt und Absinth Bar. Am 21. September im Universal Dock in La. Alle Busse und Bahnen im Ortenaukreis den ganzen Monat lang nutzen, für weniger Geld als eine Tankfüllung kosten kann? Das geht. Mit dem TGO Jobticket Jahresabo. Alle Infos unter www.ortenaulinie.de. Ich finde es gut, meinen Körper herauszufordern und mich im Freien zu bewegen. Da muss man viel und vor allem das Richtige trinken. Aquarömer, das Mineralwasser mit dem großen Calciumdepot, bietet mir täglich alles, was ich brauche. Erfrischung und viel wertvolles Calcium für einen gesunden Körper. Aquarömer. Tag für Tag mehr vom Leben. 1125 Jahre Wein in Gengenbach. Die längste Weinhistorie der Ortenau. Das verpflichtet uns Gengenbacher Winzer zur Tradition und höchster Qualität. Gengenbach. Weingeschichte seit dem Jahre 888. Hey, Tim, du hast ja jetzt eine Spange. Na klar, damit ich später gute Chancen bei den Mädels hab. Genau, und wir tragen dazu bei. Kieferorthopädie von Dr. Wittmann, Dr. Bernhard und Kollegen. Die Zahnarztpraxis für angehende Casanovas. In Oberkirch, Kappelrodeck und Appenweier. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Wahlspezial bei Hitradio Ohr. Alle wichtigen Entscheidungen des Superwahlsonntags aus der Ortenau und auf Bundesebene. Am 22. September ab 17 Uhr. Wir schalten live zu den wichtigsten Wahlpartys der Region und ins Laacher Rathaus zur OB-Wahl. Außerdem gibt's die ersten Reaktionen aus Berlin von Merkel, Schäuble, Steinbrück und Co. zum Wahlausgang. Schnell und kompetent informiert über die Bundestagswahl am 22. September mit Wahlspezial von 17 bis 20 Uhr bei Hitradio Ohr. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend! Freitag ist Codex-Tag. Heute ist die letzte Schaumparty dieses Jahr. Die findet deshalb indoor statt, also drinnen. Einlass 22 Uhr. Und zwar im kleinen Club findet das statt. Wer nicht auf Schaum steht, geht in den großen Club. Kein Problem. Morgen Samstag im Codex. Boom. Boom. Es boomt. Das ist eine neue Partyreihe. Zwar kommt es drauf an, wie viel bei Facebook geklickt haben. Je mehr Klicks, desto mehr Aktionen gibt es. Codex Club in Aachen. Ja. Codex Club in Aachen. Connection complete. Sometimes I get a good feeling. Yeah. Dann kommt der Mittwoch, extra öffnen im Codex. 2. Oktober, weil Donnerstag ist Feiertag. Und da heißt We Love Deutschland, We Love Germany. Wer was Schwarz-Rot-Goldes mitbringt, bekommt 5 Euro Bonusverzehr. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Befristet bis 24 Uhr, maximal 3 Teile. Und Samstag, 28. Also morgen in einer Woche, Electro Heroes. Electro Heroes. Mit Felix Kröcher, Carlos Esteves, Dick Slap, Dennis Green, DJ Pace, Roberto Gianni Salpingidis. Wieder kostenloser Shuttle-Service ab 18. Einlass. Und dann am nächsten Monat haben wir ja Oktober. Und was geht da? Codex Club in Aachen. Da hast du doch einen Vogelnuss. Fetzig, Boris, 1, 2, 3, 4. Komm schon. Nein, ach so. You're late. Heißt nämlich das Oktoberfest. Ganze Nacht. Opern Gangnam Star. Codex Club in Aachen. Freitag, 4. Oktober geht's los. Hangover Oktoberfest. Jedermaß Mix 20 Euro. Ich sag's dir gleich, der Herz, den Topfen aus dem Codex Club Aachen. Hi, I'm your present DJ tonight. Das ist der Sound der 90er. Jetzt haben wir wieder ein kleines 90er Spezial. Get fresh at the weekend. 90er Spezial. Ich hab gedacht, ich bin verschont heute, aber sie sind da. Sie sind da, die Bandys. Ja, was ist? Kommt rein. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Hallo El, hallo Bandys, grüßt euch. Im Namen aller Bandys auf der ganzen Welt erkläre ich diese Party als für das Volk geöffnet. Charlie! Jetzt kann die Post angehen! Ja! wir haben 20 Uhr und 8 Minuten am Freitagabend. Da wäre vielleicht noch erwähnenswert, Nachtschwärmer, am Freitag, den 4. Oktober, da bin ich. Nach der Sendung lege ich auf im W3 Gastropark. Das steht für den Zusammenschluss dreier Gastronomiebetriebe im Gewerbegebiet West 2 in Offenburg. Genau, und ich gehe nach der Sendung gleich rüber. Dann verlose ich heute noch Karten. Und zwar die Tom und Andy Fete. Kulthits der 80er, 90er. Mit DJ Heinz Ketchup und Backslash Events. Die sind morgen Samstag in Ottenheim in Otten. In der Rheinauenhalle. Da verlose ich nachher noch Karten nach Trevor. Das waren Zeiten, ne? Wieder dein Sixpack dabei. Er trinkt hier mehr in der Ecke hier heimlich Bier. Er kommt. Ich bin Al Bundy, gerade hier bei Charlie. Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ja, hoffentlich vom Radio R. Komm, geh wieder in die Ecke hier. Du hast hier nichts verloren. Geh weg. Geh weg. Nein. Geh trotzdem weg. Al, komm. Jetzt wird er wieder frech hier. Charlie, jetzt reicht's aber. Mach Platz. Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Hört es sich, wer kann. Freitag gibt's die volle Dröhnung. Der Freitagabend. Auf dem Sender mit den drei Buchstaben. Natürlich. Achtung, sofort alles in Deckung. Und ab geht die wilde Sau. Du brauchst einen neuen Spruch. Love, damn, she got me. I remember when we first started. You came

für blühende Gärten. Pflanzenzentrum Rösch. Achern direkt an der A5. Wir sind immer vorsichtig mit Superlativen, aber es lässt sich einfach nicht vermeiden. Denn wir sind nun mal Europas bestes familiengeführtes Hotel mit 7 Hektar Hotelpark, 10 Kilometern Spazierwegen und einem 5000 Quadratmeter Spa, 6 Schwimmbädern und Wellnessbereich. Hotel Dollenberg. 5-Sterne-Luxus in Bad Peterstal-Griesbach. www.dollenberg.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Heute Abend. Freitags wieder Codex-Tag. Heute ist nämlich Schaumparty die letzte dieses Jahr. Und die findet deshalb indoor statt. Weil draußen, da wäre es ja nicht so gemütlich, ja? Im kleinen Club. Und wer nicht auf Schaum steht, geht in den großen Club, klar. Und nach meiner Sendung, kurz nach 23 Uhr, kommt dann die Live-Übertragung aus dem Club. Bam, bam. Morgen Samstag, boom. Boom, es boomt. Die fetteste Fete, Pimp the Party. Und zwar geht es darum, je mehr Event-Zusagen sind, desto mehr gibt es Programm. Das ist morgen Samstag. Club in Aachen. Morgen in einer Woche Electro Heroes. Da steigt die große Elektroparty. Die zweite Eventreihe im Codex. Freunde der elektronischen Musik. Zwei Floors, 100% elektronische Musik. Techno, Tech House, Minimal, Elektro und House. Felix Krecher ist der absolute Aufhänger. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Aber es sind noch 9 andere DJs da. Auf 2 Floors. Dann ist kostenloses Shuttle Service. Vom Bahnhof Aachen zum Codex natürlich auch wieder. Vorverkauf auch möglich. Und nächste Woche ist ja ein Feiertag, nämlich am Donnerstag. Und deshalb ist am Mittwoch das Codex geöffnet. Mix Mittwoch extra Öffnungstag. Ja. Nein, ach so. Your Lederhosen. Die ganze Nacht. Opern Gangnam Style. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Himmelbirn beim Holerstand ist er. Ja, mir legst du an die Haxen. Ich sag's dir gleich, der Herz den Topfen aus. Codex Club in Aachen. Ja, da ist nämlich Oktoberfest. Bognas. Fetzig Borisch. Fetzig Borisch. music, please. Genau, die doofe Witzecke. Um 8:30 am Freitagabend. Ein Mann ist zur Untersuchung beim Arzt. Dieser meint anschließend, es geht mich zwar nichts an, aber Sie haben den kleinsten Niedelwutz, den ich je gesehen habe. Wie kommen Sie denn damit zurecht? Ja, ich habe keine Probleme. Ich bin verheiratet, haben 7 Kinder und ein erfülltes Liebesleben. Nur manchmal am Tage, da habe ich Probleme, ihn zu finden. Und nachts, ja, da suchen wir immer zu zweit. Ja, sucht mal. Ja. Okay, reicht. So, nächster. Wir befinden uns im Kinzigtal, im Hort der Natur. Und zwar in den 60ern. Da waren ja die Bauern im Hang und haben geerntet und Heu eingeholt und so weiter. Auf jeden Fall hat der Bauer während dem Heu einholen mal kurz für kleine Jungs müssen und geht so an die Hecke ran. Ah, hier ist einfach dumm zugeht, sitzt eine Biene ihm vorne drauf und sticht ihn voll rein. Er hat sie erstmal ignoriert, aber dann hat es doch wehgetan. Dann hat er seiner Frau gezeigt und hat gesagt, Mensch, Eigen, du musst heim, du musst ganz schnell heim. Und den mit Schmalz einreibe. Gut, der Eugen rennt und rennt heim, weil das immer mehr wehgetan hat. Daheim angekommen, rennt er gleich in die Küche, zieht den Schmalzhaufen vom Buffet runter und hängt seinen voll rein. Im gleichen Augenblick kommt die Magd die Treppe oben runter und ruft, um Gottes Wille, ruft er zurück, wieso, hast du noch nie einer gesehen? Doch, aber wenn man einer auflade, das habe ich noch nie gesehen. Hallo Kinzigtal, hallo! Das ist der Freitag! Danke! Ja. I feel great. Jeden Freitag 19 Uhr. Alles, was Spaß macht. Langeweile ist out. Und alle drehen aus. I stay up, cashing in my padlock. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. What do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know, no, no. It's just your gentle, telling me that you're gentle. You're where I just kiss. Well, jive talking,

einschalten. Jetzt kommt die Autokauf ist Vertrauenssache. Das Mitsubishi-Autohaus Frascoja in Kappelrodeck steht seit über 40 Jahren für Kompetenz und Vertrauen. Nutzen Sie den Service unserer Werkstatt für alle Fabrikate. Unsere Autovermietung mit unschlagbaren Angeboten, zum Beispiel einen Mercedes Sprinter, 9-Sitzer inklusive Versicherung ab 49 Euro pro Tag. Oder bei Bedarf unseren 24-Stunden-Abschleppservice. Mitsubishi-Autohaus Frascoja in Kappelrodeck. Rundum gut versorgt. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound. Elektropop. House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Sie würden gern mal was verändern, wissen aber nicht wie? Sie würden gern mal was Neues probieren, wissen aber nicht was? Also dann wird es höchste Zeit, dass Sie mal beim Rentler Bauzentrum vorbeischauen. Denn da finden Sie jede Menge Anregungen und kreative Ideen für Ihr Zuhause. Von Fliesen, Türen, Toren, Parkett bis hin zu Naturstein. Hier finden Sie einfach alles. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr beim Rentler Bauzentrum in Oberkirch. Auf Rentler vertrauen. Am 21. September lädt das Universal Dock in La zum 44. Darkdance-Treffen. Live on Stage, Agonoys, Grausame Töchter, Clan of Xymox, Eisenfunk und Valium Era. Außerdem vier weitere Floors mit Dippish Mode, Mittelalter, Darktech und Gothic. Und für alle Getränkeliebhaber dieses Mal mit eigener Matt und Absinthbar. Am 21. September im Universal Dock in La. Urbits sammeln und shoppen gehen. Hier können Sie mit Ihren Urbits bezahlen. Service und mehr beim Autohaus Hummel in Kippenheim. Und ideal für einen Stopp unterwegs, die Tank- und Rasthöfe Malberg, Weste und Ost sowie Baden-Baden. Alle Urbits-Partner auf einen Blick auf funkhaus-autenau.de. Hallo, das ist eine Nachricht an den Asia-Imbiss-Drachentöter, bei dem ständig besetzt ist. Meine Kumpels und ich haben vorhin die Feuerschluckerplatte bestellt, die enorm mehr als verdient hat. Malte hat sofort das Aquarium ausgetrunken. Tim hängt mit der Zunge am Gefrierfach und Thorsten hat beim Rülpsen die Gardinen angezündet. Hauke liegt auf dem Boden und ruft nach Mama. Ich kann dank 6 Litern Milch und 2 Riegeln Butter endlich wieder sprechen. Aber was ich eigentlich fragen wollte, wo bleiben die Glückskekse? Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend ist die letzte Schaumparty dieses Jahr. Und zwar indoor, innen drin, im kleinen Club. Wer also nichts davon hält, geht in den großen Club, kein Problem. Und auch mal in der Sendung nach 23 Uhr kommt er wie immer live aus dem Club. Morgen Samstag, boom, es boomt. Das ist eine ganz neue Session. Je mehr Klicks, desto mehr wird geboten. Ja, ganz klar. Also es gibt dann mehr Drinks, mehr Action, mehr Darbietungen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen in einer Woche. Morgen am 28. in einer Woche. Also morgen in einer Woche. Elektro Heroes. Elektro Heroes. Techno, Tech House, Minimal, Elektro, aus. Mit dem Oberguru Felix Kröcher. Und noch ein paar anderen DJs. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow! Codex Club in Aachen. Nämlich. Carlos Estevez, Dick Slap, Dennis Green, DJ Pace, Toberto, Gianni Stalbingidis, Ewald und Dietrich. Da ist noch einer, den kann ich nicht aussprechen. Cedric mit Vornamen. Laurent oder so ähnlich. Kostenloser Shuttle-Service wieder vom Bahnhof zum Club bis 24 Uhr. Ab 18 und Vorverkauf möglich. Morgen in einer Woche am 28. Electro Heroes. Nächste Woche ist ein Feiertag, mal wieder nach langer Zeit. Hey! Und der Feiertag ist am Donnerstag. Das war deswegen dieser Mittwoch im Codex geöffnet. Codex Club in Aachen. Da hast du doch einen Vogel aus. Fetzig, Boris, 1, 2, 3, 4. Oktoberfest im Codex. Das geht ein paar Wochen lang. Komm schon. Nein, ach so. Your Lederhosen. Die ganze Nacht. Opern Gangnam Star. Codex Club in Aachen. Connection complete. Da gibt es alles Mars-Bier. Stand ist ja Milix. Mars-Mixer. Ich sag's dir gleich, der Herz, den Topsen aus dem Codex Club Aachen. Your May. Geil. Geil. Geil. Nachtschimmer haben es längst rausgehört, der Ace of Base. Uhr am Freitagabend. Hallo Nachtschwimmer! Du Megastar! Cool! More music, more music, more music! Radio! Aufgewacht! Hier kommt das Macht-3-Gefühl! Bring the action! Blöd, wer da nicht mitfeiert! Oh. Eindeutig irreparabel defekt. Na und? Abgefahren. How y'all feel out there? Oh yeah. Alright. Check this out. Something like this. my recital. I think it's very vital to rock around, to rock around, to rock around, to rock around, to rock around, to rock around, to rock, rock, rock, rock, rock around, around, around, around, rock around. That's right, on top. Here we go. It's tricky to rock around, to rock around. That's right, on top. It's tricky. It's tricky, tricky, tricky. All they just say is please me, or spend some time and rock the rhyme. I said it's not that easy. It's tricky to rock around, that's right, on time is tricky. It's tricky, tricky, tricky. It's tricky to rock around, that's right, on time is tricky. Tricky, tricky. In New York, the people talk and try to make us rhyme. They really, really want, but we just walk. Vor 22 Uhr, harter Sound hier. Metallica und Run DMC. Tricky. Und jetzt in dieser Show. Der Knaller! Viel Spaß mit der Migräne. Das hier ist die endkrasse Hölle. Der gesendete Holzpflock durch die Ohren. Die todesgeile Übernahme. Das Wahnsinnsteil. Total krass. Völlig ausgetrocknet. Und jetzt in dieser Show. Der absolute Höhepunkt. In these sheets at night, she dances to his needs. She dances till he feels just right, until he falls asleep. She dances at the crack of dawn and quickly cooks his food. She can't be late, can't take too long. The kids must get to school. Follow the pride. She knew she was me. super, ha? Michael Jackson und Justin Bieber. Wieder ein Spezial-Mashup. Genau 21 Uhr am Freitag. Wow, Al, was sagst du dazu? Gott, bin ich cool und die Tussis sind nicht so alt. Ja, wo bist du? Du bist ja drüben in meinem Studio. Wieso? Komm rüber. Komm sofort rüber. Möpse, ich seh Möpse. Will noch wer was? Nein, danke. Radio Dröhnung. I know your every move, so won't you just let me be? I've been here times before, but I was too blind to see that you seduce every man. This time you won't seduce me. Just say that's okay. Hey, baby, do what you please. Abgefahren. Da gibt es Neues von Harpers. Charlie Harper von Tour der Hoffmann. Mein Freund und Kollege, Jingle- und Werbespot-Produzent. Halt die Klappe und hör zu. Wenn du mit einer Frau schläfst und dich bremsen willst, musst du an was denken, was vollkommen asexuell ist. Woran denkst du denn? An dich. Jetzt wissen wir, wer hier die Hosen anhat. Wenn ich deine Meinung hören will, frage ich deine Ex-Frau. Was ist ein Pantoffelheld? Ein Mann, bei dem die Frau bestimmt, was er zu tun und zu lassen hat. Ach, wie bei dir und Mom. Schwingst du jetzt bitte deinen betrunkenen Arsch aus dem Bett und bist einmal in deinem Leben ein nützliches Mitglied der Gesellschaft. Aber nur, weil du bitte gesagt hast. Ja, da ist ja wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Ich habe heute Abend doch ein Date mit einer hübschen Sexsüchtigen, deren Therapeut in Urlaub ist. Sowas nennen wir Junggesellen ein Fenster, das sich nur einmal öffnet. Weißt du was, Charlie? In der Hölle gibt's für Leute wie dich eine Spezialabteilung. Gut, ich hasse es nämlich, Schlange zu stehen. Es kommt die Nacht. Aha, aha, aha. Völlig abgedreht. Gnadenlos cool. Gnadenlos hart. Gnadenlos komisch. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. Your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. When the hell don't pave the road wider. There's only one flow and one rider. I'm a damn chain, order more champagne. Pull a damn hamstring, trying to put it on ya. Let your lips spin back around, come back around, come. Slow it down, baby, take a little look. Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow.

Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend! Freitag ist Codex-Tag. Heute die letzte Schaumparty für dieses Jahr. Und zwar indoor, also drinnen. Wer aber nicht auf Schaum steht, geht in den großen Club. Da ist es schaumfrei, sozusagen. Außer der DJ schäumt. Kann auch mal vorkommen. So. Morgen Samstag, boom. Heißt diese neue Session. Boom. Pimp die Party. Ihr hattet es in der Hand. Wer bis heute Mittag angeklickt hat, kommt drauf an, wie viele Klicks das sind. Dann dementsprechend ist das Programm. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen in einer Woche, 28. September. Electro Heroes. Electro Heroes. Die zweite elektronische Ausgabe der Event bei Electro Heroes im Codex. Mit Felix Krücher. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Und 9 anderen DJs in 2 Floors. Also morgen in einer Woche. Techno, Techno House, Minimal Elektro und House. Vorverkauf möglich. Und heute nach meiner Sendung wieder kurz nach 23 Uhr. Kommt wieder live aus dem Codex, direkt über Hitradio ab. Ja, nächste Woche ist ein Feiertag. Am Donnerstag. Deshalb ist am Mittwoch das Codex geöffnet. Da geht's nämlich los. Codex Club in Aachen. Da hast du doch ein Vogelnass. Fetzig, porisch, 1, 2, 3, 4. Da kommt das Oktoberfest. Yeah. Hey. Ja. Komm schon. Nein. Ach so. Your Lederhosen. Die ganze Nacht. Opern Gangnam Style. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Himmelbirn beim Holerstand ist er. Ja, mir legst du an die Haxen. Ich sag's dir gleich, der Herz, den Stopfen aus dem Codex Club Aachen. Ja, da habe ich mich jetzt verlesen. Jeden Tag freue ich mich. Mittwoch, 2. Oktober, Tag vor Feiertag. Da ist nämlich We Love Germany. Deine Show macht mich so ganz. Das ist ja Tag vor der deutschen Einheit. Also, wer da kommt, Schwarz-Rot-Gold. Wer einen Schal mitbringt mit Schwarz-Rot-Gold, eine Rückspiegelabdeckung und was auch immer, bekommt 5 Euro Bonusverzehr. Maximal 3 Teile bis 24 Uhr. Und das Oktoberfest, das fängt am Freitag, 4. Oktober an. Charlie 2000. I still have a dream. It is a dream deeply rooted. So, mit Brille wäre das nämlich nicht passiert. Das Oktoberfest im Codex, Freitag, 4. Oktober beginnt das. Es geht ja dann 2-3 Wochen. Mars Bier, Mars Mix. Und am Freitag jedes Fußball, jedes Fanteil, Fanschal, Lebkuchenherz, Hut, Gamsbad, Hosenträger, Brezel, Dirndl, Lederhosen. Jedes Teil gibt's 5 Euro Bonusverzehr. Georgia. Sons of former slaves and the sons of former slave owners. Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. I have a dream. Walk on through a red parade and refuse to make amends. It cuts deep through our ground and makes us forget all common sense. Don't speak as I try to. Leben am Rande der Katastrophe. Action ist Freitagabend. Freihaus. Es ist hoffnungslos. Wem es da nicht gruselt, der ist schon lange tot. Gleich halb zehn, wie geht's euch Nachtschwärmer am Freitag heute? Besucht mich bitte auf Facebook. Gebt in die Suchleiste ein Charlie 2000. Ein Wort in Buchstaben. I'll admit I'm just the same as I was. Onklick gefällt mir oder kennenlernen oder was auch immer. Bin auch bei Wer kennt wen, da könnt ihr mich auch anklicken, bitte. Ich freue mich über jeden Klick, ganz klar. Achtung, wir unterbrechen das Programm für unsere intergalaktische Senderkennung. Mit Radio Ohr, Milchstraße links, ganz rechts und dann wieder links. Liegt es an mir oder? Let's get ready to rumble! I'm ready, maybe I'm on my way. We going out tonight, I work so hard throughout the day. I'm not holding back, it's time to take the pain away. Wanna celebrate, spend tonight's the night. Wipe the stress away, free, I'm feeling good. Watch me catch the vibe. Come with me, stay inside. Everybody's free. Everybody's free to feel good. Everybody's free to feel good. Everybody's free to feel good. Super Knaller aus alten Tagen, ne? Er begrüßt mal die Leute, die sich zugeschaltet haben. Mann, ihr kennt mich alle. Ja. Este número está siendo ocupado. Por favor, inténtelo más tarde. No tenemos mucho tiempo. Vamos, bolero. Everyone here in the house. Thank you. Ladies and gentlemen. You feel good tonight. Let's make this party right. We have a drink or two. kicking the bass, I like it deep. Dance to the house. Feel come on. This night lasts forever. Die doofe Witze-Ecke. Drei Männer kriechen halbverdurstet durch die Wüste. Sie kommen an ein Frauenkloster und bitten um Einlass. Die Mutter oben sagt, nun, wenn wir euch reinlassen, müssen wir euch aber erst kastrieren. Der erste geht rein, einige Zeit später hat man lautes Schmerzensschrei, dann Ruhe. Der zweite geht auch rein, ebenfalls Schmerzensschrei, dann Ruhe. Der dritte geht auch rein. Er fragt die Oberin, was sie mit den beiden anderen angestellt hätten. Darauf sagt sie, ja, wir haben sie entsprechend ihrem Beruf entmannt. Der erste war Metzger, da haben wir einfach mit dem Hackebeil zugeschlagen. Der zweite war Maurer, da haben wir zwei Backsteine genommen und die zusammengehauen. Oh je. Und welchen Beruf hast du? Darauf der Mann... Ich stelle Dauerlutscher her. Dankeschön.

Now you ain't in the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you, then dance to this motherfucking music we quit to. Subscribe, nigga, get your issue. Baby, come close, let me see how you get lit. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Auch super stark, hä? New Shoes mit Snoop Dogg. Und noch ein paar anderen. 21:44 Uhr. Ah, schon wieder Zeit für die Werbung. Ey, stopp mal. Wow, das ist ja mal langweilig. Nein, immer noch volles Programm. Champagner für alle. Nach der Werbung geht's weiter. Manchmal brauche ich einfach was anderes. Etwas, was ich vorher noch nicht hatte. Das kann dann gerne mal rot sein, blond, schwarz oder auch exotisch. Und deshalb empfehle ich allen, die mal was anderes wollen, den FKK-Club Lancelot. Der beste Erotik-Club der Region. In Offenburg-Elgersweier Industriestraße. fkk-lancelot.com. FKK-Club Lancelot. Mmh, Marc Sexy t'attend tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, zone industrielle Elgersweier. Sur Internet, fkk-lancelot.com. 3AG Automobile präsentiert Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Vision Factory, DJ Matrix, Master T, DJ Say B, Carlos Estevez, DJ Funky D, Johnny F, DJ Lawless, JLK. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Hit Radio Ohr präsentiert die Rockgiganten der 70er und 80er sind zurück. Manfred Mann's Earth Band. Barclay James Harvest. Martin Turners Wishbone Ash. Und alle stehen zusammen auf einer Bühne. Rock Legends in Concert. Am 26. Oktober in der Schwarzwaldhalle in Appenweier. Tickets gibt's bei www.karoevents.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Hallo? Hört mich jemand? Ich flüstere so, weil ich abgehört werde. Es geht um eine Verschwörung. Hören Sie jetzt ganz genau zu. Die Hamburger Elbphilharmonie? Norden. Der neue Berliner Flughafen? Osten. Stuttgart 21? Süden. Verbinden Sie diese Punkte auf einer Karte. Erkennen Sie das verdammte Muster? Ein Dreieck. Und hier verschwindet einfach alles. Flughäfen, Bahnhöfe, Zeit, Geld, Baupläne, Bauleiter, politische Karrieren. Das ist nicht einfach nur ein Dreieck. Das ist das deutsche Bermuda-Dreieck. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Mit der Schwarzwaldbahn, in den Schwarzwaldbahn. Einfach mal abschalten. An Deutschlands höchsten Wasserfällen, Triberg. Das attraktive Tagesausflugsziel mit Schwarzwaldmuseum, den Triberger Wasserfällen und dem neuen Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad. Infos auf triberg.de. Triberg, mehr Schwarzwald geht nicht. Da, wo andere aufhören. Fangen wir an. Alois Bieler, Ihre Praxis für Laserzahnheilkunde in Lahr. Mit unserer neuesten Lasertherapie behandeln wir Ihre Zähne auf modernste Art bis in die Tiefe und sorgen mit unserer Laserfrischzellenkur für ein gesundes Zahnfleisch. Zahnarztpraxisbieler.de. Am 21. September lädt das Universal Dog in Lahr zum 44. Darkdance-Treffen. Live on Stage, Agonoise, Grausame Töchter, Clan of Xymox, Eisenfunk und Valium Era. Außerdem 4 weitere Floors mit Dippish Mode, Mittelalter, Darktech und Gothic. Und für alle Getränkeliebhaber dieses Mal mit eigener Matt und Absinth Bar. Am 21. September im Universal Dock in Lahr. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend geht's wieder los. 22 Uhr ist Einlass, also nachher gleich. Heute ist Jump Party, die letzte dieses Jahr. Und zwar indoor, also innen drin im kleinen Club. weil für draußen wäre es auch wirklich echt nicht so gut, oder? Genau. Morgen Samstag heißt es Boom. Es boomt. Pimp die Party. Du hast es in der Hand. Und zwar, wenn ihr schön geklickt habt, dann wird einiges geboten. Und zwar heute Mittag um 12 Uhr, da war der Hammer gefallen. Da, was da jetzt war an Klicks, das gilt. Codex Club in Aachen. Morgen in einer Woche. Morgen in einer Woche. Yeah. Electro Heroes. Electro Heroes. Die zweite Ausgabe der Eventreihe im Codex. Freunde der elektronischen Musik, aufgepasst. Zwei Floors, 100% elektronische Musik. Unter anderem mit Felix Kröcher. Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Felix Kröcher, Carlos Esteves, Dick Slap, Dennis Green, DJ Pace, Cedric Laurent, Roberto, Gianni Salvingittis, Ewald und Dietrich. Das sind wieder richtige Namen. Ewald und Dietrich, ja. Kostenloser Shuttle Service vom Bahnhof Aachen zum Codex Club. Und Vorverkauf auch möglich. Also, morgen in einer Woche. Und Mittwoch ist geöffnet, weil Donnerstags Feiertag ist. Da heißt es We Love Germany, We Love Deutschland. Jeder, der ein Pro-Deutschland Teil mitbringt, also Schwarz-Rot-Gold, bekommt 5 Euro Bonusverzehr. Codex Club in Aachen. Aber maximal nur 3 Teile und nur bis 24 Uhr begrenzt. Also Mittwoch vormorgen, Mittwoch, 2. Oktober, Tag vor Feiertag. Tag der Deutschen Einheit ist da, ja. Und dann kommt heute in einer Woche. Dann ist ja Oktober. Dann geht's ab. Komm schon. Nein, ach so. Your Lederhosen. Die ganze Nacht. Opern Gangnam Star. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Himmelbirn beim Holerstand ist er. Ja, mir legst an die Haxen. Ich sag's dir gleich, der Herz den Topsen aus dem Codex Club Aachen. Codex Club in Aachen. Ja, die Oktoberfest-Saison ist da. Da geht's im Codex rund. Mars Bier 7 Euro. Mars Mix 20 Euro. Vodka Energy, Bacardi Cola, Ras und Sprite und Captain Cola. Alles im Mars. Yo, mei. Codex Club in Aachen. Da hast du doch einen Vogel aus. Fetzig, porisch, 1, 2, 3, 4. Langsam hat es sich herumgesprochen. Freitags kommt Charlie 2000. Oh yeah. Charlie 2000. Royal permission. We are ready to begin. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Turn the bass. Push it up to the maximum. Turn the bass. Push it up to the maximum. Turn the bass. Push it up to the maximum. Turn the bass. Push it up to the maximum. I get light active when I grab a microphone. Brownies on my tip, begging me to come home. I know they want more, screaming for an encore. Fellas getting jealous, so they try to ignore. The O to the D to the M-I-N. jam. We rock the lyrics and before you know it, bam, we got you dancing to our song with a lot of shade of brown. Well, hey, it's on once again, my friend. You gotta have the soul. Get on the dance floor, lose control. When I lose control, I get sort of active. My mind starts banging in the form of a lat. Yo vengo derecho de ser una estrella. Porque mis rimas son mad ideas. I'm a one dope latino, mi lengua es más fino. Porque yo soy latino activo. Together, I wish tonight could last forever. So come on over here, get a little close. Let me pour you one, something we can toast into a future. Looking at some blue, all I wanna say, baby. Push it up, push it up, push it up, push it up to the maximum. Also richtig gesunder Freestyle, eh? Gleich 22 Uhr am Freitagabend. Einer der meistgespieltesten Freestyle-Songs. Fantasy Girl. Nachschwimmer, morgen Samstag, pünktlich um 20 Uhr, verwandelt sich die große Rheinauenhalle in Ottenheim in ein gigantisches Partyareal. Kult-DJ Heinz Ketchup, Tom und Andy und Backslash Events, Kult-Hits der 80er, 90er. Es werden ausschließlich diese Hits dieser legendären zwei Jahrzehnte gespielt. Der Besucher erwartet eine aufwendige Hallendekoration und Technik, die die Ortenau je gesehen hat. Wow! Und da habe ich jetzt 2x2 Karten. Also morgen. Und das ist kein Problem, weil ich werde dann heute nach der Sendung dem Veranstalter die Namen zu mailen. Und dann muss derjenige nur seinen Ausweis zeigen und sich sagen, dass er hier die Karten gewonnen hat. 0781 504 3311. Der Reihe nach öfters klingeln lassen bitte. Wenn die Karten weg sind, gebe ich es bekannt. Say, kids, what time is it? Der Wahnsinn, der unbeschreibliche Wahnsinn. Turn the beat back. Weg mit der Langeweile. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Cool. The hottest remix and party break DJs from Germany. DJ play out. And the corporation, baby. Oh, yeah. Check this out. Check this out. Mr. Worldwide. Of party people. Get on the floor. Get on the Red floor. One. Say yo. Ya tu sabes, no hay más nada. Yeah. need is some vodka, some shonky conk, and watch a chico bitch pound to come. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and I don't fool if you let me. Lolly, don't believe me, just bait me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. And everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth, it's the truth. L.A., Miami, New York, I saw them all. Da wollen wir mal reinschauen in die Mails. Der Bührer Stefan. Hallo, das hier wäre eine wichtige Info an alle Mountainbiker. Wäre toll, wenn ihr das erwähnen würdet. Irgendeine Petition, aber da komme ich nicht rein. Da hast du einen Link reingemacht. Das schaffe ich hier nicht. Dann grüße ich hier den Matthias Helm. Er war früher mal ein Appenweier bei mir. Toll, schönen Dank. Ja, genau. Erste Power ins Wochenende. Knoblauch. Charlie! Wahrscheinlich nicht von dieser Welt. The stage is set, the green flag drop! Das hatte ich ganz am Anfang gebracht. Da kommen so viele Mails, die wollen alles nochmal hören. Und zwar Queen und Black Sabbath. Buddy, you're a boy, make a big noise.

Die letzte Schaumparty dieses Jahr. Und zwar indoor, also im Club, drin im kleinen Club. Wer also nicht auf Schaum abfährt, der geht einfach in den großen Club, klar. Morgen Samstag, 21. Boom. Pimp die Party. Da hatte man die Möglichkeit anzuklicken und dementsprechend wird das Programm. Dann morgen in einer Woche. Codex Club in Aachen. Der Überhammer. Elektro Heroes. Elektro Heroes. Yeah. I get a feeling that I never, never, never had before. Oh, no, no. Die zweite Eventreihe im Codex. Alle Freunde der elektronischen Musik, aufgepasst. Auf zwei Floors 100% elektronische Musik. Techno, Tech House, Minimal, Elektro und House. Oberline-Up Felix Kröcher. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Vorverkauf möglich. Es ist wieder ein Shuttle-Service vom Bahnhof Aachen zum Club. Ein kostenloser Shuttle-Service. Und jede Menge anderer DJs geht auf die Seite vom Codex, bitte. Einlass 22 Uhr ab 18 Jahren. Dann kommt da der Mittwoch, weil Donnerstag ist Feiertag. We love Germany. Pro-Deutschland. Schwarz-Rot-Goldene Tücher. Aschenbecher oder was auch immer Schwarz-Rot-Gold ist. Wer das mitbringt, bekommt 5 Euro Bonus verzehren. War maximal 3 Teile nur bis 24 Uhr. Kommender Mittwoch, 2. Oktober. Komm schon. Nein, ach so. Your Lederhosen. Die ganze Nacht. Opern Gangnam Star. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ab Freitag, 4. Oktober. Oktoberfest im Codex. Verkleider hat den Topfen aus dem Codex Club Aachen. Schwerkraftsystem schalten. Schwerkraft geschaltet. Luftdruck aktivieren. Luftsysteme aktiviert. Kontrolle 4. Alle Systeme aktiviert. Kontrolle 4 steht. Alle Abwehrsysteme schalten. Kraftfeld schalten. Zeig mir deine Stärke. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. Also ab. Action bitte. Listen. The power. Front to back, get this thing called rap. Jingle like a shovel, rhymes double on the heavenly. Right in the face, turn up the subject. Radical mind, day and night, all the time. 7, 4, 6, 5, the mind. Maniac, radiac, quit of the game. I'm the lyrical Jesse James. Wait, snap and call the power. Bring the action. um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Ein Lied, das euch gefällt. Hitradio Ohr. Einfach nur dran. Wow, huh? Sash und Fiddler. Oh, mein Freund Al, er ist anscheinend eingeschlafen. Ach, ist halt toll. Kann ich mich ja endlich mal an die Kelly ranmachen. Kelly, wie sieht's da aus? Wann gehen wir aus? Können wir nachher miteinander ausgehen? Aber wie sieht's aus? Es ist ein Versuch wert. Mom, Dad, du hast Hausarrest. Oh, Hausarrest. Oh nein. Ach, Bandis könnt ihr doch nicht machen. Ladies and gentlemen, this is just it. There will be country line dancing music played here tonight. Now, back to the party. On action. Ja, gut. Die doofe Witzecke. Unterhalten sich zwei Männer, meint der eine, Meine Frau sagt, ich bin ein schlechter Liebhaber. Aber ich finde, das kann man in 30 Sekunden doch gar nicht entscheiden. Ja. Eine noch? Ja. Frau Minze möchte sich einer Schönheitsoperation unterziehen. Sie sucht einen Spezialisten auf und erkundigt sich nach dem Preis. Ja, rund 4.000, 5.000 Euro, sagt dieser. Oh, stöhnt Frau Minze. Gibt es da nicht eine billigere Möglichkeit? Doch, liebe Frau. Einen Hut mit Schleier. Heute bin ich wieder böse. Das ist der Power ins Wochenende, Nachtschwärmer. Dann auf den Tusch drauf. 5, 6, 7, 8. Komm, noch eine Zugabe. Hey! Das gibt's nur bei Radio Mode. Das ist Mann, mein Haus. Mann, da fällt nicht im Kopf wieder. Aufhören! Super. Man hat ja sonst nicht viel zu lachen. Ja, bei mir kommt's zum Finale, bei Bandys, ne? So sieht's aus. Okay, Schatz, jetzt tu deine Pflicht. Och, Peck, wir hatten doch erst letzte Woche Sex. Komm jetzt, Al. Let's play one of those games I keep hearing about. Das ist mal richtig spezial. Robert Kicker mit der Bontempi-Orgel oder Hohner-Orgel, was auch immer. Oh, wir müssen schon wieder die Werbung nachschwärmen. Ach so. Verstehe, so läuft das also. Hä? Ein klarer Fall für die Werbung. Seit wann machen wir Werbung? Ich glaub, es geht los. Und ob es losgeht. Tolle Werbung. Die Wiege des Ortenauer Weins steht in Gengenbach. Wir feiern mit euch 1125 Jahre Wein auf dem mittelalterlichen Weinfest. Am 21. und 22. September großes Spektakulum mit Feuerspucker, Gauklern, Landsknechten und Spielleuten. Das mittelalterliche Weinfest in Gengenbach am 21. und 22. September auf dem Marktplatz. Eine Quelle gelegen inmitten des Naturparks Schwarzwald. Ein Stollen vor über 400 Jahren von Hand in den Fels geschlagen. Ein Wasser, so klar und rein, dass schon pur ein quellfrischer Genuss ist. Und ein Bier, das mit eben diesem Wasser gebraut wird. Ketterer, das einzige Bier, gebraut mit Hornberger Lebensquell. Maximum Clubbing, die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Hallo? Hört mich jemand? Ich flüstere so, weil ich abgehört werde. Es geht um eine Verschwörung. Hören Sie jetzt ganz genau zu. Die Hamburger Elbphilharmonie? Norden. Der neue Berliner Flughafen? Osten. Stuttgart 21? Süden. Verbinden Sie diese Punkte auf einer Karte. Erkennen Sie das verdammte Muster? Ein Dreieck. Und hier verschwindet einfach alles. Flughäfen, Bahnhöfe, Zeit, Geld, Baupläne, Bauleiter, politische Karrieren. Das ist nicht einfach nur ein Dreieck. Das ist das deutsche Bermuda-Dreieck. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Jede Disco ist gleich, dachte ich, bis ich im Tanzcafé Merlin war. Naja, Disco ist halt nicht gleich Disco. Schau selbst unter disco-merlin.de. Jeder Mensch hat einen Urinstinkt. Jagen und sammeln. Und das geht jetzt noch einfacher mit den Stickin-Treuekarten. Einfach die Stickin-App aufs Smartphone laden, Bonussticker einscannen und Prämien kassieren. Zum Beispiel im Schöllmanns in Offenburg, an der Schilltankstelle Wroblewski oder in Dreas Laufstehcafé. Alle Infos auf stickin.ag. Der Brandenkopf. Grandiose Landschaften im Kinzigtal. Heimat der Schwarzwaldmarie. Schwarzwälder Gastfreundschaft und badische Küche. Einfach unwiderstehlich. Das ist die Ferienregion Brandenkopf. Ein starkes Stück Schwarzwald. www.brandenkopf.com. Fernseher ohne Fernbedienung. Haargel mit Zement. iPods ohne Kopfhörer. Zeitschriften im DIN A47 Format. Gibt es nicht, weil es Marktforschung gibt. Wir fragen, Sie antworten. Gemeinsam bewirken wir was. Mit seriösen Umfragen, selbstverständlich anonym, datengeschützt und ohne nervige Verkaufsgespräche. Danke fürs Mitmachen. Danke für Ihre Meinung. Ihre deutschen Marktforscher. Sag ja zu Deutschlands Markt- und Sozialforschung. Mehr unter deutschemarktforscher.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Heute Abend geht's ab. Heute ist die letzte Schaumparty dieses Jahr. Und zwar indoor im kleinen Club. Und nachher, kurz nach meiner Sendung, nach den Nachrichten, kommt ja direkt die Live-Übertragung aus dem Club. Klar. Morgen Samstag. Boom, pimp die Party. Das war so, da waren die aufgerufen zu liken. Und wenn so und so viele Likes sind, dann wird dementsprechend was geboten. Beziehungsweise die Drinks kosten so und so viel. Dann kommende Woche ist ein Feiertag. Nämlich der Donnerstag. Deshalb ist der Mittwoch im Codex geöffnet. Codex Club in Aachen. Und da heißt es, we love Germany, we love Deutschland. Jeder, der eine Pro-Deutschland-Fahne oder Artikel mitbringt mit Schwarz-Rot-Gold, der bekommt 5 Euro Bonusverzehr. Maximal 3 Teile, aber nur bis 24 Uhr begrenzt. Also, kommende Mittwoch, 2. Oktober. Samstag, 28. Oktober. Electro Heroes. Die zweite Ausgabe der Event-Reihe im Codex. Freunde der elektronischen Musik. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Ich lese nur den größten vor: Felix Kröcher und jede Menge andere DJs auf 2 Floors. Vorverkauf möglich, geht auf die Seite, Codex-Seite. Kostenloser Shuttle-Service vom Bahnhof zum Club. Nein, ach so. Your Lederhosen. Die ganze Nacht. Freitag, 4. Oktober. Samstag. Codex Club in Aachen. Connection complete. Nach Himmelbirn beim Holerstand ist er. Das 1. Oktoberfest. Es geht aber mehrere Wochen. Aber da ist der Beginn. Im Codex Club Aachen. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Ein Herz durch ein Vogelnass. Fetzig, Paris, Mann. Marsbier, jede Menge Mixmaß. Und jede Menge Aktionen. Schön, Charlie. Willkommen in der Gruppe. Der alte Charlie. Immer gut für eine Überraschung. Jeder kennt ihn. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Entzückend. Sehr gefällt die Lichter. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt. Als wär's sein Rhythmus, als gäb's sein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, mich abzuholen, ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal. Das sieht's aus, die Tür geht auf, du kämpfst dich durch grünen Rauch. Hier bekommt ihr, was ihr braucht, Liebe und Bass im Bauch. Ihr seid alle VIP, denn ihr seid hier bei Street. Tanzt alle, die niemals schließt, Korken knallen, Kieler fließt. Greenpeace, du bist Preis, süß und heiß, hier der Laden fliegt, ihr seid hier im Paradies. Der Barmann hat tausend Arme wie der Geist bei Aladdin, wir. Wir feiern keiner Baum hier, bis du auf der Bahre liegst, yeah. Schwimmen Pool, paar Bahnen, wie wär's, der Garten hat Bahama Beach mehr. Alle Mann in einem Bananenfieber, alle baden im Champagner, yeah. Meine letzten 5 Minuten sind angebrochen. Ich schau mal kurz rein. Der Oliver Holzner. Ich möchte grüßen, alle, die mich kennen mögen. Ganz besonders möchte ich grüßen meine Freundin Nadja Milke, den Heiner, den Enzo und den Georg. Absender Nachtschwärmer Olli. Hallo Olli. Ja, mein Freund, er hatte heute nicht seinen besten Tag, so wie ich. Er, das ist, was jammerst, hä? Und was am schlimmsten ist, ich verkaufe Frauenschuhe. Alle noch ein schönes Wochenende, Nachtschwärme. Bis kommenden Freitag. Hoffentlich was cool und erfrischend. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Moritz Einzel. Verbraucher sollen künftig besser vor unseriösen Geschäftspraktiken im Internet und am Telefon geschützt sein. Gewinnspielverträge kommen nicht mehr einfach am Telefon zustande, sondern müssen schriftlich abgeschlossen werden. Inkassounternehmen müssen künftig genau erklären, für wen und warum sie Zahlungen eintreiben. Das sieht ein Gesetzespaket vor, das nun auch den Bundesrat passiert hat. Die Länderkammer gab außerdem grünes Licht für den neuen Punktekatalog für Verkehrssünder. Kurz vor Ablauf einer von den USA und Syrien gesetzten Frist hat Syrien erste Informationen über sein Chemiewaffenarsenal nach Den Haag geschickt. Eine erste Erklärung Syriens liege vor, teilte die Organisation für ein Chemiewaffenverbot mit. Die Informationen würden nun überprüft. Das Weiße Haus hat die Frist zur Offenlegung der syrischen Chemiewaffen schon etwas aufgeweicht. Morgen soll das syrische Regime Zahl und Umfang der Chemiewaffenarsenale offenlegen. Es ist aber keine harte Deadline, bei der um Mitternacht alles scheitert, wenn ein Punkt vergessen wird. Das US-Außenamt aber macht Druck auf den UN-Sicherheitsrat, rasch zu handeln. In Den Haag werden nun die ersten Informationen aus Damaskus überprüft. Der Exekutivausschuss der Organisation für ein Chemiewaffenverbot muss über das weitere Vorgehen bei der Vernichtung der Chemiewaffen des Regimes entscheiden. Aus den USA, Tina Eck. Bei Deutschlands größtem Discounter Aldi ist ein Skandal ans Licht gekommen. Wie der Spiegel berichtet, sollen Aldi-Mitarbeiter Auszubildende misshandelt haben. Demnach wurden unbeliebte Lehrlinge an Pfosten gefesselt und mit Filzstiften im Gesicht bemalt. Aldi hat die Vorwürfe im Wesentlichen bestätigt. Die Beteiligten seien zur Rechenschaft gezogen worden. TUI und Altours haben bis zum 15. Oktober alle Ägyptenreisen abgesagt. Damit reagierten sie anders als die Konkurrenten DER Touristik und Thomas Cook, die in den vergangenen Tagen angekündigt hatten, ab dem 30. September wieder Reisen nach Ägypten anzubieten. Es sind die Fachleute des Auswärtigen Amtes, die auf Gefahren in Ägypten hinweisen. Nach wie vor komme es zu blutigen Gefechten und Gewalteskalationen. Sowohl TUI als auch Altours setzen deshalb ihre Reisestornierungen fort. Einige Konkurrenzunternehmen wie Thomas Cook betrachten die Situation jedoch völlig anders. Die Lage ist am Roten Meer die ganze Zeit über total ruhig geblieben, so eine Unternehmenssprecherin. Marc Burgemeister, Nachrichtenredaktion. Eintracht Braun